Wien 2, Taborstraße 44. Wohnung von Hermann und Josephine Reichmann. Hermann Hirsch Reichmann war Spengler von Beruf. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg und wurde verletzt, wobei er teilweise blind wurde. Infolgedessen konnte er nach den Kriegszeiten seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er musste seine Existenz durch Hausieren mit Erzeugnissen bestreiten, die von blinden Menschen angefertigt wurden. Nach dem Einmarsch der Nazis konnte er seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Er hatte Angst zu hausieren und außerdem war es verboten, Erzeugnisse von Juden zu kaufen. Sohn Erich, der mit 14 im ersten Kindertransport nach England flüchten konnte, erhielt keine weitere Nachricht von seinen Eltern. Sie wurden beide nach Malitrostinetz deportiert und nach ihrer Ankunft erschossen. Erich Richmond.